Achtes Kapitel. Da Obadja die Blasmusik, all der Instrumentalmusik, die er auf der Schulter trug, vorzog, so spannte er sehr bedächtig seine Einbildungskraft an, ein Mittel zu ersinnen und ausfindig zu machen, wodurch er imstande wäre, sie zu genießen. In allen Verlegenheiten, wo es darauf ankommt, etwas anzuknüpfen, fällt einem Menschen nichts natürlicher ein als seine Hutschnur. Die philosophische Ursache hiervon liegt so nah an der Oberfläche, dass ich nicht einmal weiter davon reden mag. Da Obadjas Kasus nun aber unter die Vermischten gehörte, merken Sie es wohl, meine Herren, es war ein vermischter Kasus, sag ich, so machte er sich kein Gewissen, das erste beste Mittel zu ergreifen, das sich darbot. Er packte also den Beutel und die Instrumente mit der einen Hand fest an und drückte sie brav zusammen, und mit dem Daumen und den Fingern der anderen nahm er die Hutschnur, die er mit einem Ende zwischen den Zähnen hielt, und band und schnürte alles von einem Ende zum anderen so herzlich zusammen wie einen Reisekoffer mit solch einer Menge von Querschlingen und Verschnürungen und einem Kreuzknoten allenthalben, wo die Schnur durchgezogen ward, dass Dr. Slope wenigstens 3/5 von Hiobs Geduld hätte haben müssen, wenn er sie hätte auflösen sollen.